Die Organisationen Südkoreas wie das Südliche Komitee für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni, die Volksaktion gegen Krieg und für Frieden, der Nationale Verein der Frauen und die Friedensgesellschaft der Mütter sowie die Bewohner des Kreises Songju und der Stadt Gimcheon vom Bezirk Nordgyeongsang hielten am 15. April auf dem Gwanghwamun-Platz in Seoul ein Meeting für Weltfriedensaktion der Frauen gegen Saatstationierung und Krieg ab. Das ging aus einer Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Tonglus hervor.